Radio Marabu, Europe's Alternative Music, der Flashback mit Fischer und Göbel. Heute erzählen wir die Geschichte eines DDR-Kultcomics, eines Ost-Kultcomics, und zwar des Mosaik. Radio Marabu, Flashback, Fabulous 50s. Marabu 50s. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three, and four, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Chimes ring five, six, and seven. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock. Im Sommer 1955, da begann die Geschichte des Mosaik, gleich dazu mehr. Bill Haley, Rock Around the Clock. Bei uns dreht sich heute alles um den DDR-Kultcomic Mosaik. Fischer und Göbel im Marabu-Studio. Natürlich müssen wir erzählen, wie wir das Mosaik entdeckt haben. Göbel, du bist etwas älter und hast es etwas eher entdeckt. Genau so ist es. Also nach meiner Erinnerung habe ich zum ersten Mal bewusst Ende der 60er Jahre das Mosaik wahrgenommen und habe dann auch die sogenannte Amerika-Serie, die damals begann, vollständig heute noch damals angefangen zu sammeln. Das war also 1969, da war ich 7, 8 Jahre alt. Aber die Geschichte des Mosaik an sich, die ist natürlich viel älter. Bei mir begann es Mitte der 70er Jahre, 77, 78, da sah ich mal in einem ganz normalen, in einer ganz normalen Kaufhalle ein Heft. Das war dann schon mit den Abrafaxen und das habe ich mir gekauft und da fing meine Liebe zum Mosaik an. Wie gesagt, die Geschichte begann aber früher im Sommer 1955. Damals kam ein Grafiker namens Hannes Hegen zum Verlag Neues Leben und brachte Zeichnungen mit, Pläne mit, aus denen dann später der einzige regelmäßig erscheinende Comic in der DDR und heute noch abgöttisch von vielen geliebt wurde, nämlich das Mosaik. Und das erste Heft erschien Weihnachten, Heiligabend 1955 und aus der Hitparade von Weihnachten 1955 jetzt die Platters mit Only You. Only you can make all this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can Only You. Fischer und Göbel erzählen die Geschichte des DDR-Comics Mosaik und wir spielen natürlich Musik aus der Zeit. Habe gerade gesagt, das erste Heft erschien Heiligabend 1955. Nicht ganz korrekt, Heiligabend waren natürlich die Geschäfte zu. Genau, deswegen, wir haben nochmal in dem Geschichtsheft zum Mosaik, das es auch gibt, nachgeschaut. Es war exakt der 23. Dezember 1955, nur um das richtig zu stellen für die Fans. Ja, die Haupthelden und die Hauptkulthelden des Mosaiks sind natürlich die Diggi-Ducks, Dick, Duck und Diggi-Duck, drei Kobolde, die auch den Großteil der Abenteuer in dem Mosaik, in dem Comic bestehen. Aber am Anfang hat Hannes Hegen auch noch ein bisschen rumexperimentiert und da gab es auch mal zwei Tierhefte, so ein bisschen in der Walt Disney-Tradition, ein bisschen abgekupfert. Ab Sommer 1957 erschien das Mosaik dann monatlich, am Anfang vierteljährlich, dann monatlich. Und aus dem Sommer 1957, jetzt auf Radio Marabu, Elvis Presley mit All Shook Up, direkt nach den Everly Brothers, Bye Bye Love. I think I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye bye my love, goodbye. There goes my baby with someone new. She sure looks happy, I sure am blue. Was my baby till he stepped in. Goodbye from romance that might have been. Bye bye love, bye bye happiness. Hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye-bye my love, goodbye. I'm through with romance, I'm through with love. I'm through with counting the stars above. And here's the reason that I'm so free. My loving baby is through with me. Marabu Retro. Marabu Retro. Marabu 50s. Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah. Well, my hand is shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think of when you have such luck? I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. Well, Mother, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my hand and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, yeah, yeah, yeah. Die Geschichte des Mosaik im Flashback mit Fischer und Göbel. Wie sind wir drauf gekommen? Ich habe die gesamten Mosaik-Bücher und du hast mir vor einiger Zeit etwas über das Mosaik erzählt und seitdem leihe ich dir Buch für Buch und du liest tapfer. Genau, und das mit großem Vergnügen, denn das ist wirklich eine sehr, sehr eigenständige Sache, die sich da im Laufe der Zeit entwickelt hat. Hannes Hegen, guter Zeichner. Die Geschichten sind einfach spannend. Man kann sie auch als Erwachsener heute noch lesen und sich anschauen. Ist einfach eine tolle Sache und ein bisschen Nostalgie ist natürlich auch im Spiel. Angekommen bist du jetzt bei der Weltraumserie. Angefangen haben die Digidax ja im alten Rom und das war dann wohl nicht mehr peppig genug. Genau, da wollte wohl die sozialistische Verlagsleitung ein bisschen mehr Zukunftsgewandtheit, ein bisschen mehr Sozialismus in die Hefte reinbekommen. Deswegen wurden die Digidax kurzerhand ins Weltall entführt, haben dort im Weltraum Abenteuer erlebt und sind auf einem Planeten angekommen, in dem es sowas wie zwei Blöcke gab, nämlich einen kommunistischen und einen kapitalistischen. Natürlich klar, der kommunistische war der Gute und der kapitalistische der Böse. Trotzdem waren diese Hefte, auch diese Serie, sehr, sehr unterhaltsam, kann ich nur empfehlen. So, und vom Dezember 58 zum Start der Weltraumserie haben wir jetzt die Teddybears mit einem Gruß an Gesine Lötsch, die jetzt sicherlich tapfer zuhört. To know him is to love him. Teddybears in einem nostalgischen Flashback mit Fischer und Göbel. Es geht um das DDR-Comic Mosaik. Wir waren in der Weltraumserie, die eine ganze Zeit lang chronologisch lief, aber 1960 im Sommer begann eine neue. Genau, und auf dieser neuen Weltraumreise haben Dick und Duck dann ihre Erlebnisse mit Erfindern erzählt, die sie auf der Erde hatten. Und bei den späteren Buchveröffentlichungen wollte man das dann ein bisschen sauber trennen. Deswegen ist es heute ein bisschen schwierig, die Hefte nach ihrer chronologischen Erscheinungsweise zu lesen, wenn man nur die Bücher hat und nicht die Hefte von damals. Und da kämpfen wir uns gerade so ein bisschen durch. Wir quälen uns durch die Bücher. Und vergesse nie, Rückblenden ist in der heutigen geradlinigen Zeit eine schwierige Sache geworden. Wir blenden jetzt zurück in das Jahr 1960, als die neue Weltraumserie begann. Und weil wir hier herumsuchen und herumgrübeln, spielen wir mal zwei Titel. Bobby Rydell mit Volare und Roy Orbison Only the Lonely. No, I cry and cry for you. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Harter Schmelz aus dem August 1960 aus den Charts von damals, Roy Orbison und Bobby Rydell. Wir sind im Dezember 1962, da gab es den letzten Planetenbesuch. In grauer Vorzeit hieß das Heft und das führte die Dicke Ducks so ein bisschen auf die Spuren der Flintstones. Da waren sie bei den Urmenschen. Das Heft ist heute ein beliebtes Sammlerheft. Dezember 62, Heft 73. Aus diesem Jahr vom Dezember 1962 passt natürlich ein Titel aus den Charts ganz besonders, die Tornados und Tailstar. Für die richtigen Golden Oldie-Fans. Wir erzählen die Geschichte des DDR-Comics Mosaik nach, natürlich auch musikalisch. Wir sind im Jahr 1963 und da gab es einen riesigen Erfolg. 300.000 Hefte wurden monatlich gedruckt. Und es hätten wahrscheinlich noch mehr sein können, denn das Mosaik erfreute sich wirklich großer Beliebtheit. Aber in der DDR galten natürlich auch Auflagen für die Auflage, das heißt also Verlage durften nur gewisse Höhen an Auflagen haben, wegen der Papierkontingentierung, wie man das damals nannte. Also es gab Beschränkungen bei der Auflage. Man hätte wahrscheinlich 1 Million von dem Heft verkaufen können, denke ich mir so. Es wird auch darüber spekuliert in den verschiedenen Geschichtsforen im Internet und in den Geschichtsbüchern über das Mosaik, aber es bleibt Spekulation. Fakt ist, 1963, 300.000 Hefte, stattliche Auflage, alle verkauft und meistens unter dem Ladentisch. Man musste also hinterher sein, um das Mosaik zu bekommen. Und 1963 hatte die bedeutendste Popband der Welt, die Beatles, die hatten ihren ersten Nummer 1-Hit. Hier ist Please, Please Me. Last night I said these words to my girl. Please, please, we won't dare like I've Geschichte des Mosaik im Marabu-Flashback. Wir sind im Mai 1964, da begann wohl die bekannteste Serie. Genau, die bekannteste Serie des Mosaik, die Ritter-Runkel-Serie. Dick und Duck begleiten Ritter-Runkel vom Rübenstein durch die Welt. Er sucht im Orient einen Schatz, den sein Vater vor lange, lange Zeit dort vergraben hat, auf der Flucht vor den Sarazenen. Am Ende finden Dick und Duck ihren Gefährten Dicke Duck wieder. Es ist wahrscheinlich die inhaltlich geschlossenste, schönste, auch zeichnerisch am meisten wohl gelobte Serie. Ich habe sie immer geliebt und ich beginne sie mir jetzt auch nach und nach mit den Büchern zu kaufen. Es gab diese Serie auch auf DIA Ende der 70er Jahre, so habe ich sie zum ersten Mal kennengelernt. Da hat man sie an die Wand geworfen über DIA-Rollfilme. Und im Jahr 1999/2000 kam das Ganze auch als Hörspiel auf den Markt. Es war geplant über die ganze Serie, es gibt aber, glaube ich, nur die ersten beiden Hefte als Hörspiel. Mit Eberhard Escher als Sprecher, unter anderem der Doge, und Martin Seifert spricht den Ritter Runkel. Und jetzt wollen wir mal hören, wie Ritter Runkel, Dick und Duck und der Doge von Venedig eigentlich klingen. Wartet hier auf mich, bis ich euch brauche. Ich tute dann ins Horn, wenn ich den Dogen herumgekriegt habe. Ist gut. Der denkt, der kommt mit seiner Frechheit überall durch. Lass ihn, Dick. Du weißt doch, Frechheit siegt. Und darüber hinaus konnten wir in den eroberten Städten neue Handelsniederlassungen gründen. Vor genau 80 Jahren war es meinem erlauchten Vorgänger, dem Dogen Dandalo, sogar gelungen, die Kreuzritter zur Erstürmung von Konstantinopel zu veranlassen. Wir hielten damals einen goldenen Schlüssel in den Händen. Kleiner Ausschnitt aus dem Hörspiel der Runkel-Serie, der Digge Ducks. Grundsätzlich müssen wir mal wieder ein Plädoyer für das Buch abgeben, weil da gibt es wohl zu warnen. Ja, also wir haben ja eben gehört, das ist nicht schlecht gemacht, das sind tolle Sprecher, das sind gute Sprecher, Christian Brückner als Erzähler, das steht ja also allein auch schon für sich, aber grundsätzlich ist natürlich die Audio-Umsetzung, die Hörspiel-Umsetzung eines Comics grundsätzlich schwierig, weil die Action-Szenen, die auf den Bildern auf einen Blick zu erfassen sind, die muss man da beschreiben und das finden wir letztlich doch nicht ganz so optimal. Warnen müssen wir auch vor Trickfilmen, die es auch gibt. Ich habe da auf einer Internetseite mal was gesehen von den Digge Ducks. Ich würde sagen, Finger weg, lest lieber die Hefte bzw. die Bücher. Mai 1964, die Runkel-Serie begann und jetzt gibt es nichts zu warnen. Genau, denn hier ist aus diesem Monat, aus diesem Jahr, Mai 64, Louis Armstrong und Hello Dolly. Hello, Dolly, this is Louis, Dolly, it's so nice to have you back where you belong. You looking swell, Dolly, I can tell, Dolly, you still going strong. I feel the room sway, but the band's playing our old favorite songs from way back when. So take a rap, fellas, find an empty lap, fellas, Dolly, never go away again. The band's playing, one of our old favorite songs from way back when. So, golly gee, fellas, have a little faith in me, fellas. Golly, never go away, promise you'll never go away, golly. Hallo Dolly, Louis Armstrong im Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel. In dem es heute um die Geschichte des Mosaik geht. Wir sind in den Jahren 1965, 66 angelangt. Da erschienen die ersten Mosaik-Sammelbände. So einen hatte ich mal in der Hand und aus diesem Anlass sammle ich jetzt ein bisschen die Musik zusammen. Three in a Row, wie sie in Amerika sagen. Stones, Last Time, Bob Dylan, Rainy Day, Woman, Shirley Bassey, Goldfinger, 1965. Stone you and you.

Nostalgie auf Radio Marabu, dann der Flashback. Frank, deine große Mosaikgeschichte. Ganz genau, Juli 1969, da begann eine neue Serie, die Ritter-Runkel-Serie war abgeschlossen und die wiedervereinten Diggi-Ducks, Dick-Duck und Diggi-Ducks waren in Amerika angekommen, in den frühen 60er Jahren, meine ich, die Serie spielte vor dem amerikanischen Bürgerkrieg oder ja, so kurz davor oder mittendrin, glaube ich, dann müsste ich mal wieder diese Serie lesen, ist eine Weile her. Meine persönliche Mosaikgeschichte ist folgende. Das zu abonnieren war ziemlich schwierig. Es gab genau wie bei der Auflage Begrenzungen in der DDR bei beliebten Publikationen, was die Abonnements betraf. Also gab es für mich als Schüler nur eins. Ich musste zum Monatsende, manchmal war das neue Heft ja auch schon am 30. oder 31. am Kiosk oder allerspätestens am 1. am Kiosk sein. Das war bei mir der Kiosk am Busbahnhof, war ganz schön weit weg von unserer Wohnung. Aber ich bin da immerhin, bin mit dem Bus in die Stadt gefahren und habe nach dem Mosaik gefragt. Und wenn es am 31. noch nicht da war, bin ich am 1. wieder hin. Denn nur so hatte ich die Chance, wirklich das Mosaik zu bekommen, denn am 2. war es ausverkauft. Und die Verkäuferin, die kannte mich dann schon und hat mir manchmal auch ein Heft zurückgelegt. Mensch, vielleicht hört sie ja jetzt zu. Busbahnhof Eisenach, späte 60er Jahre. Der kleine Frank Göbel holt sich die Mosaikhefte aus dem Sommer 1969, dem Start der Amerika-Serie. Hier aus Chicago, passend dazu Blood, Sweat and Tears. What goes up must come down. Spinning wheel, got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Would you mind the reflecting sign? Just let it shine within your mind and show you the colors that are pony on the spinning wheel ride. Tears waren das hier auf Radio Marabu und auch für den neuen Flashback gilt kein Flashback ohne Bowie. Wir sind im Juli 1973, da erschien das 200. Heft, ohne große Feier, ohne irgendetwas Besonderes, war einfach eine Folge der Amerika-Reihe, Schussfahrt zum Atlantik. Und passend dazu aus dem Juli 1973, David Bowies Schussfahrt zum Mars, David Bowie und Life on Mars. The god-awful small affair, to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those gay men go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know in the best-selling show. Is there life on Mars? It's on a merry tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to vote for some sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Marabu Flashback mit Fischer und Göbel zur Geschichte des Mosaik. Kein Flashback ohne Bowie, das war Life on Mars. Wir befinden uns im Sommer 1974. Da begann eine neue Serie, die die Diggi-Dacks nochmal zurück in den Orient führten. Hannes Segen hatte damals Stress mit dem Verlag, würde man heute sagen, und Mitarbeiter von ihm begannen hinter dem Rücken mit einer Neukonzeption des Heftes. Das führte dazu, dass man sich wohl lebenslang zerstritt. Wer es ganz genau wissen will, wir sind ja nur Fans und keine wirklichen Kenner. Es ist gerade wieder ein sehr, sehr dickes Buch über die Geschichte des Mosaik erschienen. Da steht das ganz genau drin, wen das interessiert. Für uns ist jetzt nur wichtig, da gab es Probleme, Spannungen, die bis heute auch nicht ganz restlos aufgeklärt sind, glaube ich zu wissen. Aus dem Juli 1974 zum Start der letzten Serie mit den Diggi-Dacks, Charles Aznavour. Sie hat das Gesicht, das oft nur zeigt, wie viel Gesichter es verschweigt. Sie hat die Farben, die der Mai kaum fertig bringt. Sie kann sein behutsam wie der Wind. sie kann verletzen wie ein Kind, kann machen, dass mein Schmerz geringt und jeder Tag sein, der gelingt. Sie ist das Kapital, das mich prägt, die Woge, die mich weiterträgt, die meine Höhen, meine Tiefen bestimmt. Sie ist jenes Maß, mit dem man misst, der Blaufleck, den man vergisst, das Ufer, dem man, wie man ist, entgegenschwingt. Sieh, wenn du sie seht, wie ich sie sehe, sie nicht zu lieben, glaub ich, geht weh. Sie ist das Blau, mit dem der Morgen winkt. Sie ist mir vertraut, wie alte Fotos sind, für deren Schwächen man aus Liebe blinkt, die man dort trägt, wohin die Zeit nicht dringt. Sie ist, was ich habe, was ich bin, ist mein Verlust und mein Gewinn, ist das Gesicht, an dem man nicht vorübertreibt. Sie ist das Gedicht, das man nie schreibt, das mir zu schreiben übrig bleibt, das etwas sagen müsste, wie ganz einfach nur, ich liebe sie. Sie. 1975, die Dicke Ducks verabschiedeten sich von ihren Leserinnen und Lesern. Die erste Geschichte, das erste Kapitel des Mosaik ging zu Ende. Und nicht nur für die Dicke Ducks ging die Geschichte zu Ende, sondern auch für die Kultband der DDR schlechthin, nämlich für Renft. Die wurde nämlich schlicht und einfach wegen ihrer kritischen Haltung und ihrer kritischen aufmüpfigen Texte von der Bezirksleitung der SED in Leipzig verboten. Hier ist einer ihrer schönsten Songs, wie ich finde, von Peter Gläser, dem Gitarristen der Band. Der hat es für seine Tochter geschrieben. Wiegenlied für Susanne. Nun also kommt deine Zeit, wie wird sie sein, Susanne, Susanne? Mutter hat dir schon ein Kleid sorgsam gestrickt, Susanne, Susanne, Susanne, Susanne, oh du, Susanne. Und der Vater hat ein Pferd dir gebaut, ein rosa Schau. So laut, damit er dich nicht stört. Nun kommt deine Zeit, lang sei dein Leben, der Himmel weit, Himmel weit. Schnapp ein und wache auf und werde du Susanne, Susanne. Nimm deinen Weg, nimm deinen Lauf, Sternenkind du Susanne. Juli 1975, da ging die letzte Serie des Mosaik zu Ende. Ja, und wenn ich mir so dass die letzte Seite des letzten Hefts mit den Dicke Ducks so anschaue, da kommen bei mir ganz, ganz tiefe Emotionen hoch. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie ich im Juni 1975 als 13-Jähriger, 13,5-Jähriger, das sah und sah, wie die Dicke Ducks da in dieser Fata Morgana verschwinden. Und das war gleichzeitig die Ankündigung darauf, dass es ein Heft mit den Dicke Ducks nie wieder geben würde. Da konnte ich das überhaupt nicht fassen. Ja, die Dicke Ducks hatten mich 6 Jahre meines Lebens begleitet. Es war schlimmer als die Trennung der Beatles. Oder die Trennung von Take That, liebe Mädels, haben wir alles auch erlebt, nicht wahr? Ja, genau. Also für mich war es jedenfalls ganz, ganz furchtbar. Und damit ist meine persönliche Mosaikgeschichte eigentlich vorbei. Denn mit den Nachfolgern den drei Kobolden, den Abrafaxen, bin ich nie richtig warm geworden. Und ich kannte zunächst nur die Abrafaxen. Die begannen im Januar 1976 und da war Nummer 1 in England Queen Bohemian Rhapsody. Damit gehen wir raus und wir erheben mit dieser Sendung keinen Anspruch auf Vollständigkeit, weil wir sind nur Fans. Genau. Baba just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has come. Sent shivers down my spine, body's aching all the time. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. We'll be right back.